Tahit Landstuhler, Folge 62 in Hiroshima. Erzählt euch mal, was ich an dem Tag so gemacht habe. Also war, wie gesagt, der ganze Tag normale Geschwindigkeit. Also wie gesagt, kein Stress. Los im Hotel so nach dem Frühstück so um 9:30. Deshalb das nahe ich, dass man so ein bisschen als Orientierung habt. Also, was es gibt, wenn ihr in Hiroshima sind und den JR Rail Pass habt, ihr könnt dort an der Hiroshima Station in 3 Bustouren einsteigen. Die sind farblich gekennzeichnet und fahren, also sind ungefähr 60% überdeckungsreich, wir müssen aber auch ein bisschen wechseln. Abfahrtszeiten sind relativ weit auseinander und auch nicht immer so ganz pünktlich. Also wie gesagt, dort wo sie losfahren, sind sie pünktlich, aber wie gesagt, unterwegs müssen wir warten. Ihr zeigen einfach den Pass vor und können einfach mitfahren. Wird aber auch von normalen Einheimischen benutzt, weil es relativ gut die Rundtour ist und im Vergleich zu der öffentlichen normaler Preis ist. Also ich habe mal eine Tour ausgesucht, die ans Castle Hiroshima geht, ist eintrittspflichtig. Ist so, ja, Geschichte können, will ich jetzt nichts dazu sagen, können dann nachlesen. Lohnt sich auf jeden Fall, ist auch nicht weit vom Hotel weg. Was mir dort besonders aufgefallen ist, dass auch viele Kindergartengruppen dort spielen und Pause machen. Und das war wirklich halt interessant zu sehen, wie sie da in Reih und Glied ganz still praktisch in ihrer Kindergärtnerin hinterherlaufen, dann am Platz sind, dass sich ganz lieb und ordentlich hinsetze, mit sich selbst spiele. Dann habe ich später beobachtet, haben sie so Zeit gehabt, wo sie rumrennen konnten. Dann irgendwann gab es was zu essen, da hat jeder sein kleines Essgeschirr dabei gehabt. Dann gab es sogar ihr eigenes Maskottchen, so ein Hund, den sie gestreichelt habe und so. Also wie gesagt, habe ein paar Fotos gemacht oder so. War wie gesagt auch mal kühl, gut zu sehen. Und für alle Erzieherinnen, die das zufällig hören, irgendwie, ich denke, habt ihr irgendwie Spaß. Nicht so im Vergleich wie bei uns. Was man dort sieht, weil die Herbstfarben beginnen in Hiroshima ein bisschen früher als im üblichen Teil des Landes, sind auch viele Hochzeitspaare oder viele Pärchen, die in Kimono praktisch gekleidet dort Fotos machen. Das ist immer ganz cool anzugucken. Was ich dann gemacht habe, ist, ich bin nicht in die Museen, wo es reinkommt, sondern ich wollte auf jeden Fall noch auf so einen Berg, bis ich die Aussicht genieße. Und dort war eine Manga-Bibliothek, also eine öffentliche Bibliothek, wo man Mangas ausleihen konnte. War praktisch höher auf der Stadt gelegen, wo ein Museum war. Das heißt, ich bin dort mal hingegangen, um die Atmosphäre zu genießen. Publikum waren eher ältere Rentner. War sogar auch jemand, der dort geschlafen hat, die dann wirklich dort Mangas gelesen vor Ort. Oder auch eine Frau kam hier hoch, die ganz viele Mangas, ich glaube, das waren sogar 10 Bände, wieder zurückgebracht und sich neue ausgeliehen hat. Also kenne mich mit Mangas nicht so super aus. Ist ähnlich, was ich so an Mangas kenne oder auch geguckt habe, ist Attack on Titan. Und dann dachte ich einfach mal, das finde ich Lebkuchen da nicht. Gehe ich da einfach mal ins Internet, mache ein Bild davon und zeige ich das der Bibliothekarin. Ich ihr das gezeigt, die mit mir geredet, ich nichts verstande. Irgendwann geht's los und kam dann wirklich mit 3 Bänden Attack on Titan. Also das Bild, was ich ihr gezeigt habe, war 25. Sie kam aber irgendwie nur mit 4, 16 und 21 zurück. Anscheinend entweder sind die anderen zu neu oder sie waren ausgeliehen. Die habe ich mir dann ein bisschen angeguckt und dann auch mal gerafft, dass man Bücher dort von rechts nach links lest. Die sind, ich glaube, 200 Seiten dick, also so ungefähr daumenbreit groß. Ja, da habe ich halt einfach ein bisschen gesessen, ein bisschen durch die Mangas geblättert oder so und bin dann, wie gesagt, habe es wieder zurückgegeben oder so. Fand ich irgendwie wirklich cooler Event. Dann war praktisch die Busfahrt zu Ende um die Mittagszeit und dann wollte ich noch zur Insel Mia Mia. Das ist praktisch diese bekannte Insel mit diesem großen roten Tor, was man bei Ebbe und bei Flut sehen kann. Wir fahren praktisch mit dem Zug ungefähr so 25 Minuten, bis wir an der Fähre sind. Diese Fähre ist auch im Japan Rail Pass mit inkludiert. Das heißt, ihr kommt nur in relativ zügiger Zeit dorthin, je nachdem, wie natürlich es, was tourimäßig unterwegs ist. Als ich dort war, war praktisch Ebbe. Das heißt, ihr konntet wirklich an dieses Tor gehen, was auch irgendwie ganz typisch ist. Es gibt dort ganz viele Rehe, die einfach frei herumlaufen. Dort gab es kein Futter zu kaufen, ja, aber die irgendwelche Touristen haben dann doch gemeint, sie müssen eine Futter geben. Gibt dann praktisch noch so Essenständchen und noch Brauerei, wie gesagt, so ein paar Besonderheiten. Ich habe das, weil es gegen Abend war, nur dazu genutzt, einfach mal an dieses Tor zu laufen. ein paar Bilder zu machen oder ein paar Bilder von mir machen zu lassen und einfach diese Dämmerung abzuwarten. Um dann einfach wieder zurückzukommen. Und bei der Rückfahrt empfehle ich euch, gucken auch schnell mit Google Maps schon, wann der nächste Zug geht. Weil, wie gesagt, bei mir war es eine Sache von einer Minute, dass ich den Zug gekriegt habe. Sonst hätte ich eine halbe Stunde warten müssen. Erkennen da einfach, wenn das ganz selbst sieht, wenn irgendein Einheimischer vorher euch ein bisschen rennt oder schneller geht, ist auch deshalb den Railpass immer griffbereit haben. Also ich habe mit meinem Ausweis zusammen, wobei bis jetzt noch niemand mit dem Ausweis geguckt hat, einfach in meinem Rucksack drin, den zeigen wir einfach kurz vor. Kennen wir durchgehen. Zurück angekommen habe ich mal wieder mein Fahrrad geschnappt im Hotel und bin dann noch mal ein bisschen durch Hiroshima gefahren, diesmal durchs Vergnügungsviertel noch mal. Ich war in einer Spielhalle drin auf 5 Stockwerke und habe mir mal geguckt, was es dort so ein bisschen zu spielen gibt. So zu den Nebengeräuschen hier, das sind Schulmädchen. Also wie gesagt, diesen Fable der Japaner für diesen Schulmädchen, ich weiß nicht, ob man den jetzt irgendwie entwickeln kann oder so, aber man sieht sie wirklich überall und sie haben auch immer ihre Uniformen an. Und wie gesagt, Jungs und Mädels immer getrennt. Dort am Tor über Tag halt ein bisschen nervig, weil die halt dann immer grobe Fotos gemacht haben, aber halt vom Spot. Aber wie gesagt, da kam ich einfach später ein bisschen zurück, dann waren sie eigentlich weg. Es sind dort so viele Leute, dass sogar 5 Angestellte dort sitzen, um sie zu zählen. Vielleicht ist auch irgendeiner spezialisiert für Ausländer oder irgendwelche Volksgruppe zu identifizieren. Kann ich jetzt irgendwie nicht sagen. Nochmal zurück zu Hiroshima. Ich war auch in diesem Yodabashi. Das ist praktisch dieser riesen Elektronikmarkt auf 5 Stockwerke und durch schmeißen euch weg. Habe auch so ein paar Videos schon gemacht darüber, in dem ich halt in verschiedene Bereiche war und das, was sie so erzählt hat. Also diese Variantenreich und dass diese Japaner das alles genau machen, das sehen ja an deine Stifter, das sehen ja an deine Tacker. Da gibt es 1000 Varianten in 1000 Farben und so. Und ach, an Computersachen und Objektive von jeder Marke, alle Modelle, die es gibt. Fahrräder, Reiskocher. Also ihr könnt in dem Lade pro Stockwerk locker eine halbe Stunde, also 2-3 Stunden kannst du wirklich in diesem Laden sind und dir einfach nur mal so angucke, was es da wirklich gibt. Ansonsten zum Kauf, ich habe mal so ein paar Preise gecheckt, lohnt sich nicht wirklich. Also selbst im Vergleich zu unserem eBay bei der gängigsten Sache sind wir hier locker doppelt so teuer. Wenn ihr noch praktisch die Prozente, die Mehrwertsteuer abzieht oder so richtig rechnet, tut es sich nicht. Also mit dem Risiko, beim Zoll erwischt zu werden oder wegen Garantie oder weil die halt hier alles auf 110 Volt habe, ist ein bisschen blöd. Wie gesagt, mit USB-Lade kommen da ganz gut zurecht. Wenn ihr irgendwie Stecker haben wolle, brauchen einen Adapter in den bessere oder in den neueren Business-Hotels gibt es aber auch mindestens ein so Kombi-Steckdose, wo eine 8 in europäische reinmachen soll. Ja, wie gesagt, dann am Schluss noch obligatorisch an meinem Supermarkt vorbeigeradelt, mal geguckt, welche Gerichte noch so ein bisschen im reduziert waren, mir noch ein bisschen Sushi mitgenommen, 2 Dosen Bier und irgendwas anderes. Also wie gesagt, so mit 500 Yen kommen dann normalerweise hier immer gut durch. Zu den Preisen Bier, Billigbier, Dose sind halt bei 170 Yen. Wenn ihr irgendwie was Besseres haben wollt, geht das schon locker auf 250. Aber mit was noch euch mal so richtig schön billig betrinken können, sind so Mixgetränke, Zitrone mit Schnaps. Ist jetzt kein Rake. Da haben wir 0,5er Dur mit Lemon an der 100 Yen. Und da kann ich euch sagen, die bollert mal richtig schön drin. Also wie gesagt, ich trinke normalerweise nicht viel. Das heißt, wenn ihr da wirklich hingehen könnt, ist auch. Zu kurzen Nebengeräusche, falls ihr es hört, ein japanisches Kind macht Krach, aber wahrscheinlich ist es gar kein japanisches Kind, weil ansonsten hier merken wir wirklich so allgemein zu dieser Höflichkeit von den Japanern, das merkt man wirklich, wenn ihr ein Foto macht, die warten oder sie gehen extra außen rum oder so und wenn ihr an so einem Touri-Spot sind oder so, wo kein Japaner ist, die laufen durchs Bild, also richtig krasser, was heißt krasser Unterschied, ansonsten wirklich alles sehr, sehr leise und sehr, sehr rücksichtsvoll oder so. Also rein vom, so als Europäer, wer hier was gewohnt ist, ich meine, ihr wisst, ich wohne nicht in der Großstadt, ist das schon wirklich so super angenehm. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen Phobie vor Großstädte habt oder so, lachen nicht, könnt ihr ruhig nach Japan fahren. Es sind zwar viele Menschen, aber das ist alles so harmonisch, so One-Piece-Flow, die euch aus dem Weg gehen oder so vorbeigleite. Also wirklich alles in Ordnung. Gut, mache ich die Folge mal Schluss. Sorry, dass vielleicht ein bisschen ist, aber ich habe irgendwie mein Headset in meinem Ritzekoffer irgendwie verloren. Deshalb Aufnahmegerät ist hier ganz normaler Kopfhörer. Aber wie gesagt, ihr seid ja die beste Audioqualität von mir sowieso gewohnt. Alles klar, bis dann. Folge mache ich zu. Servus.